1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Genau, das ist unsere Nummer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der besagten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Oliver und Oliver ist 39. Hallo Oliver. Ja, hallo Domian. Ja. Ja. Oliver, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich mit 39 noch keine Beziehung hatte. Überhaupt keine? Nein, nicht wirklich. Oder gar nicht. Gar nicht. Also ich habe kumpelhafte Freundin, ja. Ja. Also gute Freundin, wie man so schön sagt, aber noch nie eine Beziehung gehabt. Also noch nie eine Beziehung heißt auch noch nie Sex? Nein, das heißt es nicht. Ach, Sex hattest du schon? Ja. Mit wem? Mit Damen, die das für Geld machen. Ah, verstehe. Ja. Oft passiert schon? Ja, seitdem ich volljährig bin, sagen wir mal so. Ach so, und seitdem so in steter Regelmäßigkeit? Ja, wenn es vom Geld her und so hinpasst, dann ja. Ja, also sexuell durchaus erfahren, aber noch keine Liebeserfahrung, so kann man sagen, ne? Ja, also verliebt sehr oft, aber sozusagen, dass sie erwidert wurde, eigentlich nicht. Immerhin, du warst schon oft verliebt. Manchmal hört man das ja auch, dass Leute nicht mal verliebt waren, die lange alleine sind. Wie erklärst du dir das? Dass das so ist. Ja, das kann ich deshalb folgendermaßen erklären. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, vor ein paar Wochen war eine junge Frau, die hatte einen künstlichen Schließmuskel. Ja? Ja, und die damit sehr unzufrieden war. Die hatte, glaube ich, auch noch was mit der Blase, aber ich habe das auch mit diesem künstlichen Schließmuskel. Ach so. Künstlicher Schließmuskel heißt künstlicher Darmausgang? Nein, nein, der Darmausgang ist da, wo er hingehört, ja. Sondern ich hatte von Geburt aus an keinen Schließmuskel. Und ja. Der wurde dann in den 70er Jahren... Genau so war es auch bei der Anruferin, ja genau, der wurde nachoperiert sozusagen. Richtig. Und, aber ja, der hat natürlich den Nachteil, dass der nicht so perfekt schließt wie ein angeborener Schließmuskel. Richtig, ja. Und die Dame hatte sich oder wollte damals ja so ein Gerät haben, was die Krankenversicherung nicht bezahlt hat. Ja. Dieses Gerät habe ich. Was nochmal macht das Gerät genau? Ja, das ist wie ein Herzschrittmacher, sage ich jetzt mal so. Das kann man anschalten und ausschalten und wenn ich es anschalte, wird der Schließmuskel aktiviert und wenn ich ihn ausschalte, ruht er dann sozusagen. Das ist ja schon sehr schräg. Wo schaltest du den an? Ja, ich habe da so ein Gerät, was ich am Bauch halte und also wie so eine Fernbedienung, sage ich jetzt mal so, und schalte es an und ab. Und dann, wenn du den aktivierst, den Schließmuskel, durch dieses Gerät per Funk sozusagen, richtig, schließt der Schließmuskel. Ja. Da sind dann irgendwelche Nervenreize, werden da, durch ganz wenig Strom, denke ich mir mal. Genau. Ja. Und dann schließt der so exakt, wie es auch bei einem Menschen ist, ja das... Ja, das ist eben nicht der Fall. Ach so, das ist nicht so... Das ist eben nicht der Fall. Es ist halt so, wenn ich das mal sagen kann, bei normalen Stuhlgang geht es. Ja. Aber wenn man den nicht hat, und leider habe ich in der letzten Zeit das nicht so oft gehabt, so, muss ich zu Hause bleiben. Achso, also wenn du mal Durchfall hast oder ein bisschen dünner, dann, ja, ich sag mal ganz salopp, dann suppt das so ein bisschen da durch. Ja, dann kann ich gar nicht weg. Dann kannst du gar nicht dann weg? Dann muss ich zu Hause bleiben. Ah ja. Also dieser künstliche Schließmuskel inklusive dieses Gerätes ist schon eine große Hilfe, aber keine perfekte Hilfe. Richtig. Wenn du dieses Gerät 80% oder so kann man sagen, hilft es, aber... Genau. Wenn du dieses Gerät nicht hättest, dann käme der Stuhlgang letztendlich immer so, wie er von Natur aus rauskäme. Ja, ich kann es zwar so ein bisschen anhalten, aber nicht lange. Verstehe. Mhm. Ja. Und das ist so bei mir im Hinterkopf, sage ich jetzt mal, immer so. Und deshalb habe ich halt auch irgendwo... Hemmungen. Ja, Hemmung. Verstehe. Aber es gibt ja nun sehr viele Menschen, die nicht so schön und glatt sind, wie wir das in der Werbung so sehen. Und viele Menschen, die mit Handicaps auch leben und die auch sehr gut leben und auch gute und intakte Liebesbeziehungen haben, die sich auch nicht so schämen. Ja, und das, ja, das frage ich mich halt auch. Ich bin auch so ein bisschen jetzt in psychologischer Behandlung. Ja. Und da sagte mir mein Psychologe, dass ich eine selbsterfüllte Prophezeiung habe oder darunter leide, so in der Richtung, ich habe keine Freundin und ich kriege auch keine. Ach so. Ja. Ach so, das ist ja ganz, ganz pfiffig. Das hat der ja. Psychologe schon rausgekriegt. Vielleicht ja gar nicht so schlecht. Ja. Wenn er dich auf diese Schiene setzt, kann man das vielleicht knacken. Denn mit 39 hat sich so ein Verhalten natürlich eingependelt, eingebrannt sozusagen schon. Da muss man eine ganze Menge machen, um da rauszukommen. Was machst du denn, um Frauen kennenzulernen? Ach ja, ich gehe am Wochenende oft weg in eine Disco und so. Und ich arbeite auch in der Verwaltung. Und da sage ich jetzt mal so, lerne ich auch eine Menge Menschen kennen, unter anderem auch Frauen. In der Verwaltung heißt, du arbeitest auch in der Verwaltung. Ja. Und aber es ist halt immer so, ja, entweder treffe ich auf Frauen, die schon vergeben sind, oder auf Frauen, dessen Typ ich nicht bin, aber eigentlich nie auf eine Frau, die sagt, ja, okay. Genau dich, dich will ich haben, Oliver. Die mir eine Chance gibt, richtig. Oliver, das ist aber auch so schwer, ich glaube für alle Menschen schwer, dass man auf jemanden trifft, der dann sagt, ja, genau du sollst es sein. Ich finde das auch schwer. Also sicher, da gibt es sicher graduelle Unterschiede, aber generell finde ich das Finden eines passenden Partners ausgesprochen schwierig. Natürlich, wenn man dann noch so eine Hemmschwelle eingebaut hat, wie du sie bei dir offensichtlich hast, ist es natürlich noch komplizierter. Wie sieht es denn in Sachen Internet aus? Gehst du viel ins Internet? Ich habe jetzt seit ein paar Wochen Internet und da gehe ich schon rein, aber jetzt nicht um zu chatten. Also das habe ich noch nicht so. Erstens, weil auch viele Sachen kostenpflichtig sind und ich bin da so ein bisschen altmodisch. Ich gebe nicht gerne so Kontonummer und so weiter. Nee. Dafür will ich dich auch gar nicht. Dazu will ich dich gar nicht animieren. Aber es gibt so viele Plattformen und auch Chaträume, die absolut kostenlos sind und die auch seriös sind, wo Menschen sich treffen und die eine gute Kontaktbörse sind. Also ich finde, da sollte man dann schon ein bisschen so über den altmodischen Schatten rüberspringen und sagen, das nutze ich ganz einfach mal. Was meinst du, wie viel Liebesbeziehungen, wie viel Eheglücke entstanden sind schon durch das Internet, weil man sich da kennenlernt? Bloß keine Kontonummern preisgeben. Es geht einfach nur um so Kennenlernplattformen. Ja, weil Freunde haben gesagt, ich soll zum Beispiel bei Friendscout und diese ähnlichen, aber da muss man im Monat 15, 20 oder 30 Euro bezahlen. Nee. Such dir Sachen aus, wo du nichts bezahlen musst. Und da gibt's wahnsinnig viele. So, ich glaube, also du bist schon bei einem Therapeuten, der versucht innerlich diese Sachen mit dir zu knacken. Das finde ich schon mal gut. Dann finde ich auch gut, dass du hast deine sexuellen Erfahrungen. Das heißt, du hast nicht Angst davor, mit einer Frau ins Bett zu gehen, weil du eben schon etwas älter bist und auch keine Beziehung hattest. Du sexuell bist du erfahren. Ja, nur ich habe halt insofern Angst davor, dass ich, wie gesagt, ich muss mich immer kontrollieren, dass auch alles, ich sag jetzt mal, sauber ist. Ja. Also so, wenn ich das mal so lapidar sage, ein Quickie ist irgendwo nicht drin. Verstehe. Ja, also ich muss das immer irgendwie planen. So, das ist das eine. Ich würde, lass mich kurz gleich dazu was sagen. Ich finde auch, dass du gleich mit offenen Karten spielen solltest bei einer Frau, dass du das Handicap hast. Ja, sagen aber Freunde, ich soll nicht gleich beim ersten Date sagen, nee, ich habe das und das. Ja, vielleicht nicht gleich beim ersten, aber es entspannt einen immer, wenn man gleich mit offenen Karten spielt. Sonst wird es immer alles krampfhaft und man ist aufgeregt und dann passiert doch was und so. Und ich sag dir, es gibt so viele Leute, die sagen, okay, komm, egal, ich finde dich nett und dann kriegen wir das beide schon geregelt. Dann planst du das halt ein bisschen besser und dann klappt das auch schon. Du wolltest aber gerade noch was sagen, zweites. Ja, zweitens ist es halt so, ich habe, also als ich klein war, zahlreiche Operationen und ich habe also, ich sag mal, mein Bauch ist durch viele OP-Namen ziemlich kaputt gemacht worden. Also ich sage jetzt mal so, ich habe im Grunde auch Angst, mich einer Nicht-Prostituierten nackt zu zeigen. Ja. Also, weil bei Prostituierten, die machen das als Job und so, verstehe, habe ich kein Problem mit. Oliver, ich glaube, das kann man auch trainieren, dass man einfach dann auch so zu dem Körper steht, den man hat. Nicht jeder von uns kann ein Schönheitskönig sein. Nee, das ist klar. Und das ist auch gut so und das ist auch nicht schlimm so. Und es gibt, und die meisten Menschen können damit auch sehr gut umgehen, wirklich. Also, ich finde, du solltest das mehr versuchen. Ich finde den Schritt mit dem Psychotherapeuten schon sehr richtig. Geh mehr ins Internet, such dir da kostenfreie, gute Kommunikations- und Chaträume Und wenn es dann soweit ist, dann spiel recht relativ früh mit offenen Karten, weil es dich einfach entspannt. Und dann muss es einfach vorangehen. Dann möchte ich gerne in einem halben Jahr nochmal mit dir sprechen und dann sagst du mir, ich habe sie getroffen. Sie. Also wenn ich eine getroffen habe, dann ich sag mal so, ich habe Kontaktanzeigen ja geschaltet. Ja. Und ich hatte mal eine getroffen oder kennengelernt, die war ein paar Jahre älter als ich. Und der erste Abend war auch super, war alles richtig easy, aber die arbeitet in Bayern und nicht da, wo ich wohne. Mhm. Und und inzwischen, wie die Sache abkürzen, hat sich herausgestellt, dass sie halt also auch ein richtiges Problem hat mit Tabletten und jetzt praktisch auch in psychologischer Krankenhausbehandlung ist. Ja. Und der Kontakt ist jetzt immer weniger geworden und ich denke mal, ich glaube, also Freunde sagen, lass sie laufen, es bringt sowieso nichts, es erstmal, ob die überhaupt zu mir zieht oder überhaupt in die Stadt, wo ich wohne, hinzieht, das ist noch eine Frage und such eine andere. Ja. Und nur, ich bin dann immer so, ich denke immer, wenn man in guten Zeiten jemanden mag, sollte man auch... Ja, finde ich auch. Wenn du die Frau nett findest, bleib einfach mal so ein bisschen am Ball und wer weiß, was sich daraus ergeben kann. Das finde ich nur auch völlig in Ordnung. So, und wir beide vereinbaren, dass du dich bei mir meldest, wenn es geklappt hat. Ja, melde mich auf jeden Fall. Das würde mich sehr freuen und ich wünsche es dir von Herzen, Oliver. Und geh mal diese Richtung, die wir gerade besprochen haben. Ja, werde ich machen. Ich bin sicher, du bist ein offener Typ, kommunikativ, höre ich gerade schon so. Das muss doch klappen. Mann! Ja. Viel Glück, Oliver. Ja, okay, danke. Tschüss. Guten Abend noch, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, kostenfrei, oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht in eure Mail eure Telefonnummer auch reinzuschreiben. Hier ist Heike. Heike ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Heike. Ich muss erst mal sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin auch froh, dass ich nicht die Erste war. Das ist alles völlig normal. Ja. Was mich eigentlich beschäftigt schon seit langem, ist die Frage, ob du das, was mir passiert ist, auch als Missbrauch siehst. Ich fange dir mal so an zu erzählen. Ja. Warte mal eben ganz kurz. Ja? Ja. Also die Frage hattest du nicht verstanden. Ja, ob ich das als Missbrauch sehen würde, genau. Ja. Genau. Mhm. Also ich fange mal an. So die ersten 4 Lebensjahre war ich im Kinderheim, bin dann adoptiert worden mit 4 und bin zu Eltern gekommen, die also sehr streng katholisch sind. Mhm. Ist ja weiter nichts Schlimmes. Mhm. Und zu der gleichen Zeit kam auch in diese Gemeinde dort ein neuer Priester. Ja. Und da war ich gleich die erste Taufe. Anscheinend ist das für einen Priester was Besonderes. Ich fand das einfach nur cool, da vorne zu stehen mit 5 Jahren. Und alle haben dann auf mich geschaut und ich habe gedacht, boah, ich bin jetzt hier der Star. Das fand ich so toll. Und ich hatte seitdem eigentlich bei diesem Priester immer so einen Sonderbonus. Also es gab dann so religiöse Kinderwochen, hieß das, wo die Kinder dann ein bisschen in Freizeit gefahren sind, so an See und so. Mhm. Und ich durfte mir da halt immer sehr viel rausnehmen. Fand ich toll, ne? Als Kind noch. Mhm. Und ja, und dann kam halt der 13. Juni 86, da war ich 12 Jahre alt. Da hatten wir Religionsunterricht. Ja. War auch alles ganz toll, wir hatten viel Spaß und haben natürlich das auch ein bisschen übertrieben, aber alle zusammen haben den Priester ein bisschen geärgert, naja, was man so macht, ne? Ja. Und dann hat der zu mir halt gesagt, Heike, du kommst danach bitte in mein Büro. Oh, da hat man Angst. So, da habe ich dann erst gedacht, warum ich? Alle haben noch irgendwie mitgemacht, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, gut, ich habe ja immer noch diesen Sonderbonus und naja, gut, wird ja nicht viel passieren. Mhm. Ja, und dann bin ich in dieses Zimmer oder in dieses Büro und ich weiß da nur noch bruchstückhaft was, dass eben die Tür zuging und er sich hingesetzt hat und ich musste meine Hose runterlassen. Ach. Und dann stand ich dann wohl da. Was mir noch in Erinnerung ist, dass er so ganz widerliche Hände hatte, so dicke Wurstfinger, sage ich da immer zu. Mhm. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Kann ich nicht sagen. Also der Weg war so 2 Kilometer bis nach Hause. Ja, Moment mal, der hat dann zu dir gesagt, zieh deine Hose runter. Ja, genau. Und du warst aber im Abstand zu ihm. Da war er saß auf dem Stuhl. Ja. Und ich war also so zwischen seinen Knien so, also ne, so ziemlich dicht dran. Aber es gab keine körperliche Berührung. Na gut, ich habe die Hose runtergelassen und ich stand dann da. Ich weiß es nicht. Das ist ja das Schlimme. Okay, erzähl mal weiter. Dann standst du unten herum nackig vor dem Priester. Ja, genau. Und was passierte dann weiter? Das ist es ja, was. Irgendwann hatte ich dann einen Filmriss. Also ich weiß nur noch, dass er gesagt hat, wenn du nochmal so böse bist, dann musst du wiederkommen. Und das war dann so. Ach so. Und dann setzen die Erinnerungen erst wieder ein, als du nach Hause gingst. Die setzt ein, als ich nach Hause ging. Da musste ich noch durch den Park laufen. Das weiß ich auch noch. Aber wie lange der Weg von da bis nach Hause gedauert hat, das weiß ich bis heute nicht mehr. Mhm. Und ich habe das dann auch sofort zu Hause erzählt. Ah, sehr gut. Und gut, das war noch in der damaligen DDR. Wir hatten da kein Telefon, wo man mal eben anrufen konnte. Ja. Meine Mutti hat sich aber auch darum gekümmert, dass gleich was passiert. Also sie hat den Priester dann irgendwie auch angesprochen, dass er sich entschuldigt. Was aber nur bei meiner Mutti passiert, also bei meinen Eltern. Der hat sich nur bei meinen Eltern entschuldigt, nicht bei mir. Ja, und das dann? Schlimme war, was noch weitergeht, dass ich wieder hin musste. Also es wurde irgendwie unter den Teppich gekehrt so. Naja. Ja, so hört sich das an. Also es wurde keine Anzeige erstattet. Das wäre in diesem Fall in der DDR ja auch möglich gewesen. Nee, wurde nicht. Und das, ja, weil meine Eltern dachten, oh Gott, Skandal. Und was die Leute dann reden, das ist ja sowieso das Thema. Und du musstest dann sogar wieder zu dem in den Unterricht. Genau, ich musste wieder zur Kirche gehen. Das ist ja heftig. Ab da war es dann wirklich nur noch Zwang. Ich hatte da überhaupt keinen Spaß mehr dran, dieses Gesicht wieder zu sehen. Und natürlich, ganz schlimm. Und er musste nach 2 Jahren, musste er die Gemeinde auch verlassen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Er musste die Gemeinde verlassen? Ja. Könnte es sein, dass irgendwas Ähnliches nochmal vorgefallen ist? Ich vermute das. Ich vermute das. Also, hast du denn später mit deiner Mutter darüber nochmal gesprochen? Ja, aber es ist immer so unter den Teppich. Also es wurde da nicht viel drüber geredet. Denn es könnte ja sein, dass deine Mutter mehr weiß über den Vorfall als du. Das kann natürlich Dass sein. Du damals, du warst verwirrt und vielleicht irgendwie geschockt, dass du da Sachen erzählt hast, die du heute vergessen hast. Das kann natürlich sein. Was noch hinzukommt, also ich bin dann 1993 habe ich mich dann geoutet von meinen Eltern. Und das Problem dann war, dass meine Mutter... Was heißt geoutet? Also ich lebe mit einer Frau zusammen. Ach so, so meinst du es, oder? Ja, genau. Mhm. Und da wurde ich dann von meiner Mutti geoutet, aber gut, egal. Mhm. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich dann auch nicht erzählt. Und das Schlimme war eigentlich an der Sache dann, dass sie Rat gesucht hat bei diesem Priester. Sie hat ihm geschrieben, was denn mit mir los ist und so. Und daraufhin habe ich von dem vielleicht 15, 16 Briefe bekommen. Unfassbar. In dem er mir die Bibel dargelegt hat, mit all seinen schönen, oder mit den Facetten und was weiß ich nicht alles. Unfassbar. Und ich habe einmal zurückgeschrieben und habe geschrieben, wenn der liebe Gott uns nicht so gewollt hätte, hätte er uns nicht so erschaffen. So bunt. Ja. So von der Vielfalt her, ne? Weißt du, ich habe da schon so einen Zorn, dass man denen gar nicht antworten mehr darf. Ja, ich habe einmal geantwortet und dann nicht mehr. Dann und hat er denn auch Ruhe gegeben? Nö, der hat ja noch weitergeschrieben. Danach auch als Dibuscher auch noch weiter. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, meine Eltern haben den auch noch eingeladen zu sich nach Hause. Das finde ich fast das Empörendste dabei, dass deine Eltern mit dem immer wieder Kontakt gesucht haben, obwohl irgendwas passiert ist. Ja, das ist ja heute noch. Allein, weißt du, heute noch? Ja, natürlich. Ich finde, Heike, allein das, was du beschrieben hast, finde ich schon skandalös. Natürlich. Hm. Geschweige denn, was vielleicht da noch passiert ist, was du verdrängt hast, was du nicht weißt. Ja. Allein die Tatsache, wenn ein katholischer Priester ein kleines Mädchen auffordert, die Hosen auszuziehen und sich nackig dahinzustellen, ist unfassbar. Und vor allen Dingen die Folgen. Was hat das denn für Folgen? Ich habe solche Ängste auch, die haben irgendwann mit 30 jetzt eingesetzt. Ich kann nicht Zug fahren, ich kann nicht Auto fahren oder auf der Autobahn. Mhm. Ich habe so dermaßen, und die Probleme, das wird immer schlimmer. Mhm. Und ich habe deshalb gedacht, jetzt mache ich das und rufe bei dir mal an, dass ich irgendwie auch mal eine andere Meinung auch höre. Ja. Also, wenn du gerade am Anfang gesagt hast, du weißt nicht, ob man das als sexuellen Missbrauch... Ja. Vielleicht weil es ja auch vielleicht nicht so zu der eigentlichen Sache gekommen ist. Ja, aber das finde ich jetzt auch gar nicht so gravierend. Das ist ein schwerer Übergriff, der passiert ist. Ja. Wann nun, ich weiß gar nicht juristisch, wann genau der sexuelle Missbrauch anfängt, bei welchen Handlungen, das ist jetzt, finde ich, in dem Fall aber auch egal. Es ist etwas Schlimmes passiert, was man dir als kleinen Mädchen angetan hat. Ja. So. Ja. Und ich finde es furchtbar. Hast du denn nicht da so einen richtigen Zorn auch auf deine Eltern? Ja, sicher. Aber ich habe so dieses Heimkind-Image, sage ich immer so. Die müssen mich alle lieb haben. Und ich habe nämlich damals im Heim so ein Erlebnis, da wurde ein Kind zurückgebracht. Ach so. Und das hat sich so eingebrannt. Verstehe. Immer die Angst, ich muss auch irgendwann zurück. Ja, genau. Und wenn ich jetzt nicht lieb bin, dann werde ich wieder zurückgebracht. Dann hat mich keiner mehr lieb. Weißt aber diese Leute, die deine Pflege, deine Adoptiveltern wurden, die hast du schon akzeptiert als deine Eltern. Ja, das schon. Das schon. Ja, die leiblichen kenne ich auch. Die habe ich auch selber gefunden. Ach so, aber das Verhältnis zu diesen Adoptiveltern ist eigentlich, wenn wir dieses mal rausklammern, gut. Ja, sonst, ja, doch, ja. Das schon. Wobei das mir ein bisschen schwerfällt, das rauszuklammern, muss ich dir sagen. Ja, wirklich. Sicherlich. Ich meine, meine Freundin, die sagt das auch, sie kann das auch nicht verstehen. Mhm. Ich verstehe mich ja manchmal auch nicht, also warum ich immer wieder zurückkomme, wenn auch du, so... Du hast aber niemals irgendwie Therapie in Anspruch genommen. Nee, und das ist ja mein Problem, dass ich das jetzt irgendwie in Angriff nehmen möchte. Wenn das so für dich so brennend ist und ja, immer wieder, dann würde ich das aber sehr dringend empfehlen, Heike. Ja. Wirklich. Ich habe noch eine Frage dazu, und zwar habe ich jetzt diesen Typen, sage ich mal, diesen Priester, habe ich schon seit Monaten, liegt hier so ein fertiger Brief an diesen Typen. Mhm. Mit dem ersten Satz: erinnern Sie sich noch an den 13. Juni 86. Mhm. Und dann habe ich halt das alles aufgeschrieben, was eben wichtig ist, mhm, für mich. Mhm. Weil der ist jetzt 72 und ich möchte gern, dass er das kurz vorm, also vor seinem Sargdeckel, soll er das noch lesen. Mhm. Und jetzt dann meine Frage, ob du meinst, dass ich den rausschicken soll. Na klar, was spricht dagegen? Nichts spricht dagegen. Es tut dir gut. Ja. Und wenn du nicht gar über weitere Schritte nachdenkst, ist das zumindest ein für dich... Natürlich, was soll man da vorsichtig sein und den schonen? Kann man den denn noch anzeigen? Das ist jetzt so viele Jahre her. Das ist jetzt über 20 Jahre her, ja, ne? Ja. Mhm. Das könnte vielleicht schwierig werden. Gucken wir, ich bin jetzt aber nicht genau so informiert, werden wir dir gleich mal im Hintergrund nochmal sagen. Mhm. So weit würdest du auch gehen, das noch zu machen? Ich möchte einfach wissen, warum er da gehen musste. Vielleicht sind noch andere, ne? Die, weißt du, Heike, noch schlimmer. Ich glaube ja. Also, ich kann das nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir das. Mhm. Wenn der das einmal mit dir gemacht hat, hat er das auch mit hundertprozentiger Sicherheit, sage ich jetzt von meiner Einschätzung her, oder höchstwahrscheinlich, noch mehrfach gemacht. Und wir wollen gar nicht darüber spekulieren, was er noch gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Also, ich finde, dass du dich in durchaus eine Therapie, mit einer Therapie beschäftigen solltest, finde ich sehr wichtig, richtig, kann nur hilfreich sein für dich. Ja, das möchte ich auch. Brief raus und wir informieren dich jetzt noch, wie die rechtliche Sache der Hintergrund ist. Und auch mit Therapeuten irgendwo hier in der Nähe. Sehr gerne, ja. Das kannst du gleich von meinem Psychologen, dem Peter, erfahren. Der ruft ruft dich jetzt gleich zurück, Heike. Jetzt war ich gar nicht mehr aufgeregt. Vorhin war ich Siehst du. Hat gut funktioniert, super. Ist doch normal, dass man am Anfang da ein bisschen nervös ist. Ja. So, liebe Heike, ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, danke, ich mich auch. Ach, ein Autogramm hätte ich gemacht. Ja, dann sagst du meinem Psychologen deine Anschrift. Super. Alles Gute, alles du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Danke, Domian. Ciao. Und weiter geht es mit der Ann-Kathrin, die ist 17. Hallo, Ann-Kathrin. Hallo, Domian. Hi, schön, dass du da bist. Ja, danke, ich bin ganz aufgeregt. Um was geht's denn? Also, es geht um meinen Ex-Freund und mich. Also, so kurz erzählt, ich war mit ihm 2 Jahre zusammen, ich bin jetzt 17. Ja. Ich bin ungefähr mit 14 mit ihm zusammengekommen. Mhm. Erster Freund? Nein, aber es war meine erste Beziehung mit Geschlechtsverkehr und halt schon was Besonderes. Ah ja, genau. Ne? Mhm. Und das war so, wir sind zusammen durch die Freunde und halt ins Kiffen geraten. Mhm. Und der wurde immer eifersüchtiger. Also er ist mir 3-mal fremdgegangen und wurde aber auf mich immer halt, er war total kontrollierend. Und das alte Lied, ne? Klar, er hatte dann nämlich Angst, Angst mich zu verlieren, nehme ich an. Mhm. Ja, auf jeden Fall... sind wir halt, haben immer gekifft und dann irgendwann hat er mich so stark kontrolliert, ich musste nachts mein Handy neben mich legen, als ich nicht bei ihm war. Und er hat mich halt angerufen, ich bin drangegangen und musste halt nach der Standby-Zeit, was bei mir in meinem Handy 2 Stunden waren, immer wieder drangehen, auf Lautsprecher machen, so damit er halt mitbekommt, dass keiner bei mir mit im Bett liegt. Das ist aber heftig. Das ist aber heftig. Ist er, kurze Zwischenfrage, Alter, wie alt ist er? Also er ist jetzt 21 zu dem Zeitpunkt, ich war vielleicht 15, Also okay. Da waren 19, 20, also nee, kurz vor 20 war der dann. Ja, seid ihr 3-4 Jahre auseinander so ungefähr. Ja, richtig. Mhm. Und, teilweise auch bei mir, wo mein Zimmer ist, kann man hinten auf den Hof gehen. Der ist immer über Garagen geklettert, um mich nachts so zu beobachten, ob Licht angeht, ob ich noch Fernseh gucke, ich weiß nicht was. Ja, nach einer Zeit war das dann so, dass ich einfach immer von zu Hause abgehauen bin, nicht mehr zur Schule gegangen bin, um ihm einfach klar zu machen, ich bin nur bei dir, ich kann gar nichts anderes machen. Mhm. Somit haben wir, also meine Mutter ist natürlich immer mit Polizei und ich wurde immer wieder nach Hause gebracht und dann bin ich aber wieder abgehauen und ich bin nicht mehr zur Schule gegangen, ein Jahr lang. Mhm. Also es war ganz, ganz schlimm und halt immer wieder Drogen genommen. Also ich hatte eigentlich keine Probleme, außer halt zu gucken, wie komme ich wieder an Drogen, weil das war ja alles viel zu viel. Und da habe ich mich einfach in der Welt befunden, da war mir alles ganz egal. Ja. Ist es bei dem Kiffen geblieben oder sind noch andere Drogen dazugekommen? Nee, also ich habe, also mein Ex-Freund, der Daniel, der hat mehrere Drogen ausprobiert, aber ich bin immer beim Kiffen geblieben, also es war mir auch zu heikel. Wie ist denn dazu die Situation jetzt im Moment? Du sagst, dein Ex, von dem bist du mittlerweile getrennt. Richtig, schon ungefähr ein Jahr. Und trotzdem herrscht halt eine starke Verbindung. Das kann ich einfach nicht abstreiten. Das ist so meine erste große Liebe gewesen, sag ich jetzt mal. Ja. Und er hat mich auch öfter geschlagen. Das auch? So, und jetzt, und ich stand auch vor Gericht wegen ihm, aber ich konnte nichts sagen, ich hatte Angst. Wie, du hast ihn angezeigt? Meine Mutter hat ihn angezeigt. Also es war hier bei uns, hat er uns mich direkt vor dem Polizeipräsidium auch noch vermöbelt, am Bahnhof. Und die haben das gesehen, haben eingegriffen und die haben halt die Pflicht, irgendwie ihn anzuzeigen, haben das an meine Mutter weitergegeben und sie hat es übernommen. Jetzt rufst du mich heute an, warum? Ja, er sagt, er braucht meine Hilfe, um mit dem Kiffen aufzuhören, was ich mir wünschen würde, weil er halt tierisch abgerutscht ist und ich eigentlich gerne hätte, dass er so wäre wie früher. Und ich habe es mit ihm versucht. Er hat es 2 Monate lang durchgehalten. Ich habe mich wieder jeden Tag um ihn gekümmert, sage ich jetzt mal. Und, obwohl ihr getrennt seid. Richtig. Ja. Und nach den 2 Monaten oder 2,5 Monaten hat er dann wieder gekifft, hat mich angelogen, ich habe es rausgekriegt. Und da war ich einfach so verletzt, weil ich gedacht habe, strengst du dich wieder so an und es klappt einfach wieder nicht. So. Und jetzt hängt er dir wieder auf der Pelle und sagt, also, du sollst ihm helfen. Richtig. Und ich habe so schlechtes Gewissen, Nein zu sagen, oder? Richtig, ja. Bist du immer noch in den verliebt? Nein, nicht verliebt, das kann ich nicht sagen. Als wir auch auseinander waren, hatten wir trotzdem noch viel miteinander zu tun. Ich kann einfach nicht loslassen. Ich weiß nicht warum, auch wenn er mir tierisch wehgetan hat und die Beziehung mehr schlechte Seiten, okay, kann ich auch nicht sagen, aber viele schlechte Zeiten hatte. Ja, sehr viele. Also die paar Sachen, die du mir jetzt hier erzählt hast, sind ja schon heftig genug. Die sind schon so schlimm, wo man so als Außenstehender sagen würde, wie grauenhaft, sofort, der hätte sofort Schluss sein müssen. Ja. Diese Handyüberwachung, die gewalttätigen Übergriffe und so weiter. Ja, das stimmt. Was macht er von Beruf oder studiert er? Also oder er macht gar nichts, das ist ja. Er hat Schule, musste er 3-mal wiederholen, um überhaupt die Hauptschule Klasse 10 zu schaffen. Und jetzt mittlerweile hat er es geschafft, aber sitzt jetzt nur zu Hause und kifft halt wieder. Mit und 21 Jahren. Halt, kein Ehrgeiz, noch irgendwie einen weiteren Schulabschluss zu machen, eine Lehre zu machen, gar nichts. Also er wurde auch mit 17 zu Hause rausgeworfen und ist dann halt bei mir direkt gegenüberliegende, also an die gegenüberliegende Straße gezogen, halt für die Kontrolle. Und wird allein gelassen. Die Mutter, sie ist sehr depressiv, muss auf in die Klinik. Nee, nicht wird allein gelassen. Das klingt so, als wären andere schuld. Auch wenn auch wenn sein Umfeld schwierig ist, das will ich nicht kleinreden, aber er ist mit 21 Jahren, ist es ein junger Mann und da muss er selbst für sein Leben sorgen. Und offensichtlich tut er ja nicht viel dafür. Nee, das stimmt. Nur was ich damit halt meinte, er greift nämlich an auf mich zurück, weil einfach er sonst nicht denkt, dass ihm jemand helfen wird. Das meinte ich jetzt. So, jetzt will ich dir mal sagen, in diesem Punkt, um den es da geht, kannst du ihm nicht helfen. Da kann nur er sich selbst helfen. Ja. Ich habe die Sorge, dass der dich ausnutzt, dass der das Gefühl wittert, dass du nicht von ihm loslassen kannst und dass sich ein bisschen bequem macht in dieser alten Verbindung. Mein Verstand sagt mir das auch. Ja, also was sagt denn deine Mutter dazu, nach all dem, was vorgefallen ist, dass du immer noch mit dem Kontakt hast? Meine Mutter, sie war sehr dagegen. Also sie hat wirklich Hass für ihn empfunden, was ich total nachvollziehen kann. Und dann in der Zeit, als ich dann halt wieder ihm helfen wollte, mit den Drogen aufzuhören, da, sie sagt halt, es ist ein Arschloch, sag ich jetzt mal, was er mir angezahlt hat, aber es ist ein richtig armer Kerl. Und wir haben ihm dann halt auch, als er mal kein Geld hatte, weil er es als verkifft hat, zum Essen haben wir ihm Essen gebracht und sowas alles. Dann habe ich meiner Mutter natürlich erzählt, dass es wieder alles in die Hose gegangen ist. Und dann hat sie auch gesagt, jetzt gebe ich ihm keine Chance mehr. Also jetzt steht sie da auch nicht mehr hinter. Ann-Kathrin, weißt du, was ich spontan sage, dass deine Mutter komplett recht hat? Ja, das stimmt. Was heißt überhaupt helfen, vom Kiffen wegzukommen? Was heißt das? Also ich habe... Außerdem Geld zu geben und Essen. Nee, Geld haben wir ihm gar nicht gegeben. Aber Essen habt ihr? rüberkam, also wenn er rüberkam, konnte er eben mitessen. Mhm. Wir haben Heiligabend haben wir mit ihm verbracht, weil einfach keiner viel Zeit hatte. Okay, das ist ja eine nette Geste. Ja, eben. Wir haben jeden, also ich zumindest, habe jeden Tag mit ihm verbracht, um ihn abzulenken. Wir haben hier Spiele gespielt, so einfach so. Kleinigkeiten, einfach damit er nicht wieder zu seinen alten Freunden rennt oder zum nächsten Drogendealer oder so. Hast du denn für dich den Eindruck gehabt, dass er auch von sich aus aktiv genug ist, in ein neues Leben zu gehen? Oder also am Anfang hatte ich echt die volle Überzeugung dafür. Mhm. Und ich weiß auch nicht, also als ich das rausgefunden habe, dass er doch wieder gekifft hat, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Ich sage jetzt mal, auch wenn sich das doof anhört, opfer mich hier wieder auf, benutze meine Zeit dafür, dir zu helfen, weil mir was dran liegt und du trittst mir in den Arsch. Und dann meinte er, ja, ich so, fühlst du dich jetzt besser, was hast du denn davon? Und dann sagte er, ja, nee, jetzt fühle ich mich genauso scheiße wie vorher, aber ich bin alleine und sowas sagt er dann. Und dann fühle ich mich einfach. Aber so, dann drückt er ja auf die Tränendrüse. Ja, das stimmt. Und dann drückt er auf die Tränendrüse und das ist auch eine Form von Erpressung, wenn er dann sagt, ich bin alleine, du Himmel nochmal. Das wird er alleine schaffen können und müssen. Und ich finde, dass du dich da wirklich radikal rausziehen solltest, Ann-Kathrin. Radikal. Ja. Weil du wirst dem Asso so nicht helfen können, der nutzt dich aus, der benutzt dich auch und ich garantiere dir, dass du immer wieder diese Rückschläge erleben wirst. Der muss erstmal lernen, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Der muss seinen Arsch hochkriegen, der muss arbeiten, der muss sich eine Ausbildungsstelle suchen, wenn er die nicht findet, dann muss er jobben gehen und so. Von was lebt er denn überhaupt? Ist voll Hartz-IV-Empfänger, also. Wie stellt er sich so seine Zukunft vor? Er redet zwar immer davon, ja, und ich möchte, weiß ich nicht, Elektriker machen und also er will auch hoch hinaus, aber ich. Du kannst ihm ja sagen, pass mal auf, ich bin gerne als Freund für dich da. Ich gebe dir jetzt ein Jahr Zeit, wo wir keinen Kontakt miteinander haben. Wenn du in einem Jahr mir beweist, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, sind wir wieder Freunde. Mal sehen, was er dann sagt. Ja, das Problem ist, dass ich ihm, also nicht regelmäßig, aber schon öfter hier über den Weg laufe und er wird mich jedes Mal ja dann ansprechen. Ja, das ist natürlich. Das macht er auch jetzt und deswegen wirft er mich auch immer wieder zurück. Ja, ich habe damit abgeschlossen und. Das ist hart, das ist wirklich nervig, wenn du den immer wieder triffst. Da wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als dem einmal dieses klare Gesicht zu sagen. Und auch wenn du ihn dann triffst, dann sagst du halt Hi und Guten Tag oder sowas und dann war es das. Dann wird halt nicht weiter geredet. Ich weiß, ist schwer. Ja. Aber was haben wir als Alternative? Die Alternative ist, dass er dich immer wieder mit reinzieht. Richtig, ja. Was ist denn überhaupt so bei dir beziehungsmäßig? Läuft da irgendwas? Nee, gar nicht. Also ich hab's versucht, sag ich jetzt mal, aber ich bin halt auch tierisch geschädigt dadurch, also was alles passiert. Ich bin betrogen worden, ich habe Angst, dass ein weiterer Freund mir das auch antun könnte, dass ich genauso wieder naiv wäre und einfach wieder sage, ja, ich komm, verzeih ich dir und dann passiert es wieder. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du immer noch nicht so ganz auch bereit dazu bist, weil du dich von dem noch nicht endgültig gelöst hast. Ja. Könnte das sein? Das wäre natürlich super, wenn du dich jetzt neu verlieben würdest und da würde eine tolle Sache entstehen. Glaube ich, dass es dir auch einfacher fallen würde, dich von dem wirklich radikal zu entfernen. Ja. Also das ist das Wort. Das ist schwierig. Ja. Die Angst ist einfach zu groß für mich. Welche Angst? Ja, Angst wieder so, weiß nicht, wieder das zu erleben, was ich schon mal erlebt habe. Ja, das verstehe ich schon. Da sollst du es auch mit Vorsicht dann rangehen. Ja. Aber was die Sache mit dem Ex anbelangt, da ist einfach die große Überschrift heißt radikale Trennung. Kompromisslose Trennung. Für dich. Da hat deine Mutter völlig recht, glaube ich. Die kennt ja nun die Einzelnen noch besser als ich. Stimmt, ja. Eigentlich sagt mir das mein Verstand ja auch. Da musst du es ja immer wieder einhämmern. Mich immer wieder zurück. Ja, egal. Du musst es ja immer wieder einhämmern. Und wenn du ihm noch einmal hilfst und nochmal auf die Schnauze fällst, vielleicht kapierst du es dann. Solche Leute, wie du ihn beschrieben hast, die muss man wirklich erbarmungslos. Ja. Entweder berappeln sie sich dann und kapieren, dass sie selbst etwas tun müssen. Oder, und das ist sehr traurig, wenn man das sagen muss, sie schaffen es eben nicht. Aber du wirst es auch nicht schaffen. Ihnen richtig. Das stimmt, weil er war auch schon öfter in klinischer Behandlung halt für den Entzug. Und spätestens dann hätte man ja selber, also er ist ja schon über 18, er kann ja jederzeit gehen. Es könnte ja sogar sein. Er ist gezwungen, da zu bleiben. Ja, genau. Ja, sicher. Ja, genau. Es könnte natürlich sein, dass, ich weiß es nicht, das wäre meine Hoffnung, dass wenn du ihn, wenn der wirklich kapiert, dass du ihn radikal fallen lässt, dass das so einen Schock in dem auslöst, dass er doch Eigeninitiativ was unternimmt. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das kann natürlich sein. Aber du musst es machen, Ann-Kathrin. Ja, Ja. Meine ganz klare Meinung und Einstellung. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Bin ich dir auch dankbar für. Ja. Ich noch ein Autogramm. Ja, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, super. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800. 220 5050. Entschuldigung. Oder mailen domian@wdr.de. Hier ist die Isabel. Isabel ist 30. Hallo. Hallo Isabel. Isabel, warum hast du mich angerufen? Weil ich ganz einfach darüber reden möchte, wie mein Leben verläuft. Ja. Weil ich in der Kindheit sehr misshandelt wurde. Was ist passiert? Ich irgendwie mein Leben nicht hin. Deshalb kommst du mit dem Leben nicht so klar? Ja. Hm. Was ist denn in der Kindheit Schlimmes passiert? Meine Mutter hat mich als Kind, so als ich 6, 7 Jahre alt gewesen bin, regelrecht verkauft für Sex. An andere Männer? Also vermietet, so dass sie mit dir Sex machen können? Ja, nicht direkt Sex, wäre so halt oral oder halt mit der Hand. Das hat deine Mutter mit dir gemacht? Mhm. Gab es einen Vater, mit dem ihr zusammen... Leider nicht, nein. Ja, also beziehungsweise schon, aber er wollte ja von Anfang an nichts wissen von mir, weil sie war 17. Ja. Und die war dann alleinerziehend? Genau. Ja, ich bin ja die ersten 4 Jahre, habe ich ja bei meiner Uroma gelebt. Das war auch eigentlich ganz gut. Aber die ist dann leider gestorben und dann musste sie mich erleben, ne? Weil ja. Alles andere hätte die Familie nicht erlaubt. Und dann hat deine Mutter, ich muss es nochmal sagen, deine Mutter hat dich verkauft an fremde Männer für sexuelle Handlungen, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Du musstest also diese Männer oral befriedigen oder mit der Hand? Ja. Waren das einzelne Männer oder waren das mehrere, die dann bei dir waren oder zu denen du gehen musstest? Keiner meistens bei uns. Das ging immer so auf Parkplätzen oder solchen Dingen. Und das war immer dann ein Mann? Es war immer einer, ja. Und da hat Parkplätze, hat deine Mutter dich da hingefahren? Ja, klar. Und dann, wie ging das dann? Ja, das sind so Sachen, wo ich mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnere, vielleicht auch um es zu verdrängen. Ich kann mich nur noch an Bruchteile erinnern, wie halt zum Beispiel ja, geredet wurde und die ersten Male haben sie mich dann mit an die Hand und dann ist sie mit noch in das Auto reingegangen. Und also das passierte dann in dem Auto von dem Mann? Da hat sie dich hingeführt und da wurde das dann, passierte das dann? Ja. Und dann fuhr sie wieder mit dir nach Hause? Genau. Wie oft ist das vorgekommen? Ach, das weiß ich nicht, aber schon oft. Es wurde irgendwie, wann wurde es einfach zur Regelmäßigkeit? Da warst du 6, 7 Jahre, sagst du? Ja, so unten. Wie hast du, da ist man ja schon recht fit. So ist die erste Schulzeit, erste Schuljahre. Wie hast du das denn damals empfunden? Ich bin leider sehr spät dadurch auch in die Schule gekommen. Ich war in vielen Dingen, war ich eigentlich mehr oder weniger so ein Spätzünder. Und ich glaube, ich war mit 8 erst in der Schule. Ach so. Ja. Also die Frage war, wie du das damals empfunden hast. Was denn das? Dass du das machen musstest. War normal. Weil die Mutter dich ja so hingebracht hat und. Genau. Dann. Ich kannte es ja nicht anders. Es war normal. Es war. Ja, es war halt ein Onkel und wir hatten dann am anderen Tag halt was zu essen. Oder ich habe irgendwelche Geschenke bekommen und es war halt normal. Mhm. Bis zu welchem Alter ging das dann? Ich denke mal 7. 7 oder 8. Also in diesem Zeitraum hat das stattgefunden. Genau. Hast du eine Erklärung, warum deine Mutter das dann nicht weiter mit dir gemacht hat, als du etwas älter wurdest? Sie hat dann irgendwann meinen Stiefvater geheiratet. Ach so. Und der hat das unterbunden oder hat sie sich geschämt, das zu machen, oder? Das weiß ich nicht. Es war einfach irgendwann, es hörte einfach abrupt auf. Mhm. Wir haben ein vernünftiges Leben gelebt, in Anführungsstrichen. Es hörte einfach abrupt auf. War deine Mutter sehr arm? Ja, sie wurde von der Familie halt komplett fallen lassen, als sie mit 16, 17 halt um die Ecke kam und sagte dann, hallo, ich bin schwanger, so ungefähr. Ja. Meine Oma ist sehr, sehr streng, ist ja auch heute noch und von es was war hat, ein absolutes Tabuthema. Ja, absolut. Von was hat deine Mutter denn dann, außer dass sie ihre Tochter verkauft hat, gelebt? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Mhm. Das weiß ich nicht, nein. Dann kam dann irgendwann der Stiefvater. Hat der sich denn dir gegenüber ordentlich verhalten? er hat sich immer ordentlich mir gegenüber verhalten. Ja. Problem war dann einfach irgendwie, wann, als ich dann so 10, 11, 12 oder so wurde, dass die dann halt auch miteinander Stress bekamen. Ich habe erst jahrelang später erfahren, da war ich 20, 21 oder so, als ich ihn durch Zufall wieder getroffen habe, dass sie selbst halt auch im Nachtgewerbe gewesen ist. Ach so, das wusstest du damals gar nicht. Nein, ach, um Gottes Willen, das war um Gottes Willen. Ja. Ich wusste überhaupt gar nicht, was überhaupt das ist. Und Wann hast du denn so, in welchem Alter so realisiert, was deine Mutter dir Furchtbares angetan hat? Sehr spät, als das so... Über 20? Nein, so spät nicht, so in der Pubertät, als das dann so mit den Jungs und so anfing. Da hast du es kapiert, da stimmt, dass da was nicht gestimmt hat damals. Ich habe es im Grunde genommen gar nicht kapiert. Es ging halt einfach nur, es ging halt nichts, es ging gar nichts. Ich hatte damals einen festen Freund und mehr wie alles andere, wie küssen oder mal berühren ach so, oder so. Ach so, weil du ganz, gar nicht. Ganz blockiert warst. Ja, natürlich, natürlich. Lass uns mal einen Sprung in die Jetztzeit machen. Du bist 30 Jahre alt. Werde 30 jetzt. Ja, lebt deine Mutter noch? Sie lebt noch, ja. Hast du Kontakt zu ihr? Nein, schon viele, viele Jahre nicht. Hast du es ihr jemals vorgeworfen oder mit ihr darüber gesprochen, was sie damals getan hat? Ich habe es angesprochen, als meine Tochter zur Welt kam. Ah ja. Und sie hat vollkommen nichts passiert gemacht. Also sie streitet das auch. Wo ich sehr wütend drüber geworden bin. Mhm. Wirklich sehr wütend. Und ich habe ihr wirklich, im Reflex eingeknallt und jetzt weiß ich nicht, was mit ihr machen können, irgendwie. Und seitdem ist Funkstille? Ja, so halb. Sie droht mir halt immer noch, auch mit meiner Tochter. Und sie droht mit der Tochter? Ja, klar. Sie will halt das Enkelkind auch sehen und hat mir dann das Jugendamt auf den Hals gehetzt und versucht dann halt darüber irgendwie dran zu kommen und erzählt irgendwie welche Geschichten, dass ich mein Kind nicht... Das heißt, diese teuflische Frau, die dir deine Kindheit zerstört hat, setzt dir jetzt als erwachsene Frau auch noch heftig zu? Versucht mir das Kind im Grunde genommen wegzunehmen, ja. Aber es ist jetzt seit vielen Jahren Ruhe. Es ist Ruhe. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Tochter. Das heißt, du hast auch eine Beziehung gehabt, eine Partnerschaft. Hast du noch eine Partnerschaft? Ich bin jetzt seit einem Jahr verheiratet. Ja. Aber genau das ist so der Punkt, wo ich, ich schaffe einfach du von, nicht. Hast du von diesem Mann das Kind? Nein, ich habe nicht von dem Mann das Kind. Das heißt, das Kind ist irgendwie entstanden, du bist verheiratet. Kannst du Sexualität leben und genießen? Ja, bis zu einem gewissen Punkt schon natürlich. Außer das eine funktioniert eigentlich alles. Was meinst du mit das eine? Ja, das Orale. Ach so, weil das dich so sehr daran erinnert, an damals. Genau. Die andere Sexualität, da kannst du dich da fallen lassen, geht das? Fallen lassen nicht zu 100%, nein. Man versucht es immer, klar, aber manchmal erinnern einige Berührungen einfach schon irgendwie so daran. Aber es geht, es ist okay, es ist okay. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, du bist schwer misshandelt oder missbraucht worden in deiner Kindheit. Gab es neben diesen schweren Vorfällen, über die wir gerade gesprochen haben, noch andere Dinge? Ja, sie hat mich verprügelt. Ich hatte blaue Augen, ich konnte nicht durch die Augen schauen. Das sind so Sachen, die man als Kind im Grunde genommen nicht wissen sollte. Ich hatte Rippen gebrochen, ich hatte den Arm gebrochen, ich hatte die Hand gebrochen. Mein Gott, mein Gott. Mein Gott, also schwere körperliche Übergriffe haben stattgefunden, gewalttätige Übergriffe. Wenn ich nicht gemacht habe, was halt verlangt wurde. Mit wie vielen Menschen hast du schon über all diese schlimmen Dinge gesprochen? Mit zweien. Ja. Und auch nicht als hundertprozentig. Ja, gibt es jetzt im Moment auch noch was Gravierendes, was du mir noch nicht gesagt hast? Ja, dass meine Ehe jetzt auch schon wieder wegen dem ganzen Mist zu Bruch gegangen ist. Weiß dein Ehemann von der Vergangenheit? Er weiß nicht alles. Was weiß er denn nicht? Ja, was jetzt genau passiert ist. Was du da mit den Männern gemacht machen musstest? Ja, dass überhaupt genau das passiert ist. Ich habe es nur halt in Anführungsstrichen gesagt, dass ich missbraucht wurde. Ach so, sozusagen angedeutet, aber keine Details gesagt. Und er hat dann auch nicht weiter nachgefragt? Nein, er ist absolut liebevoll und total toller Mensch und ich bin immer irgendwie einfach nur scheiße. Wer ist denn? Weil es einfach manchmal hochkommt und ich habe mich einfach manchmal nicht unter Kontrolle. Ach so, ich habe Ausraster. Ja. Ich will das aber nicht. Mhm. Manchmal geht es um so Kleinigkeiten. Okay, das ist jetzt nicht passiert, aber sowas wäre ein Beispiel. Er macht die Zahnpastatube nicht zu. Mhm. Da ticke ich vollkommen aus und beschimpfe ihn und schrei rum. Und also keiner wegen, hat mich unter Kontrolle. Wegen Kleinigkeiten, die dir eigentlich dann hinterher wieder leid tun. Ja. Aber es ist halt so verspannt alles in dir und so viel angestaut. Ja, mit mir kann man nicht reden, sagen wir mal alle. Ich finde, dass man sehr gut mit dir reden kann. Wer ja, ist, du bist ja auch nicht gegenüber von mir. Du wirfst mir ja nicht irgendwelche Sachen vor den Kopf. Ja. Oder sagst, dass mein Leben scheiße ist. Ich es doch endlich ändern soll oder ich mich ändern soll. Wie sollte ich dazu kommen, dass dein Leben scheiße ist? Ich bin höchst erschüttert und traurig darüber, was du mir erzählt hast, was man dir angetan hat. Aber dafür kannst du ja nichts. Ja, aber mein Mann hat mir vor 4 Wochen gesagt, dass mein Leben doch scheiße ist. Ich soll doch endlich mal meinen Hintern bewegen. Wer hat das denn gesagt? Weil ich meine Ausbildung nicht so geschafft habe, mein Mann. Hm. Ich soll doch meinen Arsch bewegen. Mein Leben wäre doch scheiße. Mein Gott, das weiß ich selbst. Aber da schaukeln sich dann wahrscheinlich so die Dinge hoch. Dann bist du irgendwie ein bisschen aggressiv und dann ist er aggressiv. Ja, genau. Weil du sagst, dass er eigentlich so ein ganz netter Kerl ist, dein Mann. Er ist gar nicht aggressiv. Er ist total lieb und total nett. Und ihr seid wir jetzt? Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und manchmal kommt einfach alles hoch und ich kann da nicht alles, alles verarbeiten in dem Moment und verstehe. Gehe hoch wie eine Atombombe. Kann ich aber auch verstehen, Isabel. Oder mir ist das schlüssig, dass du so reagierst, wenn ich nur erahne, was du in deiner Kindheit und Jugend mitgemacht hast. Dann ist es völlig normal, dass man so reagiert. Ihr seid im Moment getrennt. Ja, seit 4 Wochen. Ist das, weil es wieder so geknallt hat und ich ihn beschimpft habe. Mhm. Und er ist einfach total sensibel und er verträgt das einfach nicht. Und dein Kind lebt aber bei dir jetzt im Moment? Die ist bei mir. Der ist bei dir. Und dein Mann hat dieses Kind auch akzeptiert und das funktionierte? Ja, aber er ist mittlerweile auch an so einem Punkt, wo er dann halt sich einfach umdreht und geht, wie er das jetzt halt auch gemacht hat. Mhm. Wer ist und denn? Uns hier mit allem alleine lässt. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast es 2 Leuten erzählt. Jetzt dann also deinem Ehemann und wem hast du es noch erzählt? Ja, meiner damals besten Freundin. Mhm. Aber das war auch ein Griff ins Klo. Mhm. Als wir dann mal Streit hatten oder so, ja, so richtig Streit hatten. Und dann hat sie mich Hurentochter genannt und hat einige Dinge erwähnt, die einfach in dem Moment nicht erwähnenswert gewesen sind. Ja, das ist dann sehr schlimm. Ich konnte kein Vertrauen mehr fassen und gar nichts. Deswegen. Mensch, Isabel, deshalb muss ich dir aber ein ganz großes Kompliment machen, dass du den Mut hattest, dir anzurufen. Das ist ja dann ein großer... 30 Jahre gedauert. Ja, aber ein großer Schritt. Großer Schritt. Jetzt muss sich doch irgendwas ändern. Ja, finde ich auch. Aber das finde ich schon mal sehr gut, dass du den Schritt gewagt hast nach draußen. Das ist genau der richtige Schritt. Und jetzt muss eigentlich auch noch sehr viel mehr passieren. Ja, aber was denn? Ich möchte nur noch mal sagen, dass mir das total leid tut, was du mir erzählst, weil ich dich sehr, sehr sympathisch finde, so von der Art, wie du rüberkommst, wirklich. Danke. So, da kann natürlich jetzt eine ganze Menge passieren. Und da kann auch sehr viel passieren, was dir weiterhilft, dass du richtig... Ich will nur glücklich sein, ich will nur mit ihm zusammen glücklich sein, mehr will ich nicht. Ja. Und nicht so doof sein oder irgendwie... Tun. Deshalb musst du jetzt anfangen und da können wir dir gerne noch ein bisschen behilflich sein bei dem nächsten kleinen Schritt. Du musst jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich habe Angst, dass das dann auch wieder nach hinten losgeht. Warum sollte das? Wenn du einen guten Therapeuten, einen guten Arzt findest, mit dem du, dessen Job das ist, sich mit solch schweren Dingen zu beschäftigen, zu dem du Vertrauen findest, kann es ja nur vorangehen. Wir beide unterhalten uns ja auch sehr gut miteinander. Gut, du bist weit weg und du bist am Telefon, klar. Aber der nächste Schritt wäre, dass du vielleicht zu einem Menschen, dem du vertraust, kann ja auch eine Frau sein, wenn dir das lieber ist, dass ihr dann gegenüber sitzt und in aller Ruhe all die ganzen Dinge mal besprecht, die damals vorgefallen sind. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Nee, aber es war auch nicht einfach, hier anzurufen und hier zu sprechen. Weißt du? Und das hast du mit Bravour jetzt geleistet und geschafft. Ich erahne ja nur, wie schwer das ist, wenn man aus so einem intimen Detail erzählt aus seinem Leben, was man Jahre, Jahrzehnte mit sich herumgetragen hat. Ach, es geht geht. Man kommt mit allem klar. Ich bin ja keine schwache Frau in dem Sinne. Ich glaube eben nicht, dass du klarkommst. Denn es funktioniert ja alles nicht mehr so richtig, wie du es gerade beschrieben hast. Pass mal auf, Isabel. Ich möchte dich jetzt gerne an meinen Psychologen abgeben. Nicht, weil ich dich loswerden will, sondern weil du jetzt eine richtige Beratung kriegen sollst. Mhm. Und eine Beratung, dass du in eine Psychotherapie gehen sollst. Welche Art von Psychotherapie gut wäre für dich. Und vielleicht auch, welche Hilfsangebote du in deiner Umgebung in Anspruch nehmen solltest und kannst. Darüber informieren wir dich jetzt. Dann hast du schon mal eine ganze Menge Sachen an der Hand. Und dann musst du natürlich für dich selbst entscheiden, wann du den nächsten Schritt machst. Mach ihn weiter. Das war heute ein ganz toller Anfang. Mach es für dich, damit du seelisch stabil wirst. Mach es für dein Kind. Denn dein Kind kann nur glücklich werden, ich wenn die Mama... Ich bin nicht böse zu ihr. Nein, ich aber... Sie ganz doll lieb. Das glaube ich. Aber weißt du, das Kind kann erst richtig glücklich werden, wenn die Mama auch glücklich ist. Und tu es für deine Ehe. So, Isabel, jetzt machen wir das so. Dass du auflegst und du wirst von meinem Psychologen, den Peter, angerufen. Und alles weiter macht er im Hintergrund. Alles Liebe und alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Danke dir, Domian, ja? Auf Wiedersehen. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Okay. Alles Liebe. Tschüss, Isabel. Ja, tschüss. Tschüss. 1.51 Uhr haben wir jetzt auf die Sekunde. Und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50. 50. Weiter geht es jetzt mit Birgit und Birgit ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Birgit. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich ein ganz langes Martyrium. Sag mal so erstmal so ein paar. Dass Isabel, hier sie vorher, ja. So einige Dinge angesprochen hat. Das habe ich leider auch in meiner Kindheit erlebt. Ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Es wurde abgewertet, ach, das bildest du dir alles nur ein und so weiter und so fort. Da war ich 13, 14, wie man dann in dem Pubertätsalter ist. Da ist mein Stiefvater an mich gegangen. Ich kann ihr durchaus nachvollziehen. Hab dann aber mich aufgerappelt, hab das dann alles vergessen, hab ihn dann trotzdem, als er so schwer krank war, habe ich eigentlich mehr meine Mutter begleitet, als er gestorben ist, als ihn, aber ich wollte meiner Mutter nicht wehtun und habe dann, wie es so ist, geheiratet und Kinder auf die Welt gebracht, habe einiges an Geld investiert in Firma, Haus und ja, eigentlich alles, was ich hatte, Tag und Nacht gearbeitet, immer für meinen Lebenspartner da gewesen. Und es war so, dass am Anfang war es eine sehr harmonische Ehe, sehr ruhig, ausgeglichen. Ich habe auch nie einen Menschen kennengelernt, der so allwissend, gescheit und gentlemanlike war und auch in der High Society verkehrt hat. Guck an, und du dann folglich auch? Bitte? Und du dann folglich mit ihm auch? Ja, man hat mir dann immer nur gesagt, oh, was weiß ich. Also ich hatte das Gefühl, von der Umwelt immer beneidet zu werden. Mhm. Ich hatte dann auf einmal Villa, Haus, Vermögen. Also ist ein reicher Mann. Mhm, ja, und hatte diesbezüglich aber vor der Ehe schon ein eigenes Geschäft gehabt. Ja. Und jetzt erzählst du das so in mit so einem Ton, als würdest du mir jetzt erzählen wollen, dass da was ganz Schlimmes mit diesem Mann passiert ist. Ja, was ist da passiert? Ja, da er solche, wie soll ich sagen, das ist ein sehr, sagen wir mal, ein Businessman, der mit beiden Beinen auch im Leben steht, aber er weiß ganz genau, wie man Menschen manipuliert. Mhm. Und das hat er systematisch auch mit mir gemacht. Das also das, was er im Geschäftsleben macht. Genau, hat er mit mir auch gemacht. Nur bei mir war es so, dass er mich als Besitztum irgendwann angesehen hat, mir meine komplette Selbstständigkeit genommen hat, mich von der Außenwelt immer mehr abgeschirmt hat. Ich hatte dann keine Freunde mehr. Ich durfte nicht mehr telefonieren. Es wurden Nachweise gefordert. Es war der reinste Horror, wenn ich einkaufen gegangen bin. Wie lange, wo gehst du hin, was machst du, mit wem hast du telefoniert? Es war für mich... Aber ich könnte mir vorstellen, wenn er so beruflich so erfolgreich war, war der doch sicher Stunden und Aberstunden, 10, 12 Stunden im Büro. Genau, ich musste ständig mit ihm sagen wir mal, oder bei ihm sein. Im Büro, in seiner Firma? In seiner Firma und habe doch parallel meine Firma gehabt. Was hast du denn dann in seiner Firma gemacht? Den ganzen Schriftverkehr. Ach so, du hast dann auch arbeiten müssen in seiner Firma. Bitte? Du hast dann auch in seiner Firma arbeiten müssen. Ja. Und wie lange warst du denn mit diesem Mann zusammen? 9 Jahre. Neun Jahre? Mhm. Und seit wann bist du getrennt von dem Mann? Ich habe es geschafft, 1 Jahr. Seit einem Jahr? Ja, ich bin dann irgendwann mal mit einer Tasche, mit etwas Bekleidung, aus dem Fenster geworfen, aus der Riesenvilla, habe den Müllbeutel genommen, habe meiner Familie noch im Garten beim Spielen zugeschaut und bin aus der Haustür raus, weil ich nur noch für mich gesehen habe, entweder die Holzkiste, den Weg nach draußen oder die Psychiatrie. Dort, wo er mich eigentlich hinhaben wollte, weil ich mitbekommen habe, die ganzen unlauten Wettbewerbe, die ganzen krummen Dinger, plus diese sexuellen Misshandlungen, die ich auch jahrelang mitgemacht habe. Und ich habe immer nur gesagt, wegen der Kinder bleibst du, wegen der Kinder. Moment, langsam, jetzt kommen wir ein bisschen durcheinander. Es gibt Kinder. Ja. Ja, wie viel? Wie viele Kinder? 3. Warum zögerst du so? Bitte? Warum hast du gerade so gezögert? Weil ich ihn angezeigt habe. Und nicht nur diese Anzeige, sondern BKA, LKA und sonstiges. Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt 3 Kinder. Ja. Gut. Das hast du gerade gesagt, diese ganzen sexuellen Misshandlungen. Ja, beziehst du das jetzt auf deine Kindheit oder auf deine Ehe? Nein, auf die Ehe, ja. Das hat in der Ehe auch stattgefunden. Genau. Er hat dann angefangen, ich habe ihn anschauen müssen und dann wusste ich, ich muss ihm ein Glas Wasser einschenken oder ich muss ihm die Kleider rauslegen. Er hat nichts mehr machen müssen. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, der Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe, das hat stattgefunden? Ja. Du hast ihn angezeigt? Ja. Das läuft, das ganze Verfahren im Moment? Ja. Du hast ihn angezeigt, wegen welche Vorwürfe machst du ihm? Misshandlung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung. Oh. Nur ist er ist ein... Bitte? Sexuelle Nötigung. Ja. Also das volle Programm. Nun ist er ein wohlhabender Mann. Der wird jetzt wahrscheinlich mit Anwälten alles Mögliche auffahren. Genau, und ich habe Angst, dass er mich dadurch ruinieren will. Wo sind denn die Kinder im Moment? Die sind leider noch bei ihm. Die sind bei ihm? Ja. Wie alt sind die Kinder? Das verstehe ich einfach nicht. Wie alt sind die Kinder? Der eine ist 17, den hatte ich schon vor der Ehe mitgebracht. Ja. Der andere ist 9 und 7. Und du verstehst nicht, dass die Kinder bei... Teilweise musste mein Großer sogar das Ganze mit anschauen. Ja. Als ich geschlagen worden bin, als er mich sogar dazwischen gestellt hat, hat es geheißen, wenn du dich nochmal gegen die Mutti stellst, dann bringe ich dich um. Das waren nur Kleinigkeiten, aber ich habe tausende Atteste von Hämatomen, Rippenprellungen, sexuellen Operationen im Unterleib, wo ich blutend nachts irgendwo gelegen habe und so weiter und so fort. Und er versucht mich jetzt, weil ich den Schritt gemacht habe, seine ganzen Beziehungen, die er mal vorher hatte, das war nur so eine leichte Affäre immer. Aber das ging schon in diese Sadomaso. Ich habe nichts gegen Sadomaso. Wenn beide denn, mögen. Lass mich mal kurz unterbrechen. Wie ist denn der Stand der Dinge? Du hast eine Anzeige erstattet. Wie hat sich das entwickelt bisher? Das läuft alles. Also es gab Aussagen. Er musste auch Aussagen machen bei der Polizei. Nein. Die Staatsanwaltschaft. Ach so. Ich habe jetzt gar nichts mehr dabei zu suchen. Also da ist ein Riesending, hast du jetzt da am Bein. Genau. Und da er sehr vermögend ist, hat er auch durch Anwälte schon mitteilen lassen, wenn ich jetzt alles zurückziehen würde, würde ich auch mein Eigentum und alles Mögliche bekommen. Hast du denn auch einen guten Anwalt an deiner Seite? Ja, natürlich. Ja. Ich bin ihn auch in Betreuung. Ich kann zum Beispiel kein Schlafzimmer mehr betreten. Ah, ja. Ich kann keinen Mann mehr um mich rum haben. Wenn mir einer schon die Hand gibt, dann weiß ich nicht, was will er von mir. Weil ich ich möchte das jetzt nicht alles am... Ich verstehe, also ich erahne, dass das da eine Katastrophe stattgefunden das hat in deinem Leben. Katastrophen, ja. Von Handschellen festmachen. Unfassbar. Im Auto fahrend den Kopf raushängend lassen, mit Messer attackieren im Unterleib. Mhm. Also... Es war die Hölle. Birgit, jetzt tut mir das sehr leid. Ich muss aufhören, weil die Sendung gleich abbricht. Ja. Aber ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Bis gleich. Danke. Tschüss. In der Technik heute Michael Verhoeven. Ich wünsche euch ein sehr gutes und schönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Nacht. Bis dahin. Tschüss.